Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Ja, hallo Heckbeat. Heute ist Freitag, der 9. April 2016. Wir sind mal wieder wie gewohnt im Phonodrom und wie versprochen, relativ zeitnah, die neue Folge. Ja, es geht um Oliven. Wir haben hier eine größere Auswahl Oliven. Wir haben hier etwas Weißbrot, etwas salzige Butter, na sogar viel salzige Butter. Und dann haben wir ja auch noch Wein. Wein, ja. Heute haben wir Wein vom Weingut Heinz Pfaffmann in Walsheim. Und das ist ein Bacchus 2013 Feinherb in einer Literflasche, was ein wirklich sehr, sehr guter Wein ist. Ja, trotz der Literflasche. Da hat man ja immer so ein bisschen Vorbehalt. Also ich glaube bei guten Wein, ob der in einer halben, dreiviertel oder Literflasche kommt. Ja. Das im ist mir Hintergrund läuft auf unserem Bildschirm auch laufen Fotos von mir. Ja. Und zwar Fotos aus Berlin und von den Pfalztouren, also passend. Und unsere, also alle Pfalztouren, auch Pfalztour in the Sun. Dann genau. Ja, also, ja. Gut, das war ein Insider. Pfalztour in the Sun. Also war unsere Mallorca-Tour. Und wir wissen ja, die Pfalz ist ja das Mallorca Deutschland. Genau. Es gibt auch zu dieser Sendung natürlich wieder ein paar Warnhinweise. Ja. Wir verkosten heute Oliven. Oliven, manche Leute sind allergisch gegen Oliven. Olive enthält viel Fett. Mhm. Manche Oliven sind auch nochmal gesalzen, also auch ein hoher Salzanteil ist dabei. Ja, da gibt es auch welche mit vermindertem Salzanteil, wenn die eingelegt sind. Mhm. Also zum Beispiel die, die wir jetzt nicht haben hier. Es gibt ja oft gerade in Spanien so gefüllte Oliven. Mhm. Und die, die mit Anchovy gefüllt sind, die sind auch oft sehr gesalzen. Und da gibt es inzwischen von den führenden Herstellern auch so Varianten mit vermindertem Salzgehalt und noch mit stark vermindertem Salzgehalt und so. Und finde ich eigentlich zum Teil sogar besser, weil man dann den Anchovy-Anteil viel besser durchkriegt. Mhm. Und die dann nicht ganz so, der vordergründig nur salzig sind. Ja. Auch heute sind wir nicht gesponsert. Das heißt, alles, was wir heute verkosten, haben wir selbst gekauft. Wir sollten doch verraten, wo wir es gekauft haben, denn das ist ja vielleicht für manche Leute interessant, weil es ja dann ein Provider ist, der halt alles auf diese Weise auch liefert. Mhm. Also das sollten wir vielleicht auch noch sagen. Genau, es handelt sich um eine lustige Homepage. Es ist ein Pfälzer Startup aus Landau, aus der Pfalz. Und die Homepage ist allein schon, die URL ist total klasse. Die heißt nämlich Oliven runterladen. Naja, ja, das hast du gemacht. Genau, das habe ich, gemacht. Es ist im Prinzip, es ist ein lokales Ladengeschäft, das mit dieser Internetauftritt einfach noch zusätzlich Geld generiert. Und ich fand halt die URL so toll. Ja. Und auch die Produkte, die sie haben. Und bei denen habe ich bestellt. Leider hat die Bestellung etwas länger gedauert, als wir. Das hat dazu geführt, dass wir hier verschieben mussten. Ja. Du hast aber auch sehr spät bestellt, muss man auch sagen. Ja, ich wollte aber natürlich auch nicht, dass jetzt die Oliven eine Woche rumliegen, sondern. Obwohl, die sind gut eingeschweißt hier. Ja, stimmt. Also ich glaube, die würden auch ein bisschen halten. Also hätte ich jetzt nicht so die Sorge. Ich wusste ja nicht, in was für einer Verpackungsform die naja, das dementsprechend. Aber sonst macht das einen guten Eindruck. Also sehr hygienisch eingeschweißt hier. Also kleine Verpackung, ist eigentlich auch müllarm. Auf der Verpackung steht immer genau drauf, was drin ist. Also die Nummer, muss man dann in die Liste gucken. Und also sauber, ordentlich, haltbar. Definitiv. Also das ist schon nicht unpraktisch. Und die Preise waren dann ja auch ziemlich gut. Das ist okay. Preislich wirklich sehr interessant. Kann man nicht sagen. Das waren ja jede dieser Packungen, und da sind ja immer ordentlich drin, war so um die 2 Euro noch. Genau. Also das kann man nichts sagen. Das sind die kleinste Verpackungseinheit, bei denen zu bestellen sind 100 Gramm. Ach so, das sind immer 100 Gramm. Okay. Genau. Und dementsprechend habe ich dann auch immer die kleinste Verpackung genommen, weil wir haben jetzt hier wie viel Gramm? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Packungen Oliven. Das sind 1,1 Kilo Oliven. Ja, ich glaube, ja. Ansonsten gibt es halt natürlich, gibt's natürlich Oliven auch im normalen Lebensmittelhandel, genau. Auch inzwischen schon in einer größeren Auswahl. Ja. Also viele, gerade hier in Berlin, viele orientalisch angehauchte das Supermärkte haben. Gibt es natürlich auch, genau, die etwas orientalischen, aber auch die ganz normalen. Mhm. Da gibt es auch Oliven in größerer Auswahl. Also bei dem Edeka, bei dem ich öfter mal einkaufe, ich will jetzt da keine Namen nennen, damit man nicht zu viel Werbung macht. Ich habe schon die Kette genannt, aber die ist, hat ja sowieso inzwischen fast ein Monopol, von daher ist es auch egal. Wolltest du mal auf leise stellen? Und ich habe hier gerade ein neuer Hörer hat sich gemeldet aus Bamberg. Ah, okay. Vom Hackerspace dort. Das finde ich sehr nett, dass man uns dort auch zuhört. Ja, wie gesagt, da gibt's halt auch eine größere Auswahl Oliven und natürlich gibt's diese orientalisch angehauchten Läden ja fast auch überall, selbst in so kleinen Städten wie Bamberg, wo man noch eine größere Auswahl hat und auch auf vielen Märkten, auch Land auf, Land ab, auf den Märkten gibt's oft so spezialisierte Stände, wobei da die Preise sehr hoch sind. Also ich gehe ja ab und zu über den Winterfeldmarkt nicht, um dort einzukaufen, nur weil zufällig gerade Markt ist und ich da lang muss. Mhm. Also in Berlin ist das so ein Markt und da werden wirklich so Hochpreisen Oliven verkauft. Ne? Dann ist es besser, jetzt auf Märkte zu gehen, wo dann auch so das normale Publikum und das multikulturelle Publikum kauft. Da sind die Oliven dann meistens günstiger. Das Interessante ist, was ich ja explizit machen wollte, ich wollte verschiedene Olivensorten haben. Ja. Weil häufig in diesen orientalisch angehauchten Märkten bekommst du meistens nur eine Sorte in verschiedenen Variationen eingelegt. Ja. Na, ist natürlich klar, wenn du zum Türken gehst, kriegst du türkische Oliven, wenn du zum Griechen gehst, kriegst du griechische Oliven, genau. Wenn du zum Marokkaner gehst, kriegst du marokkanische Oliven und wenn du zum Portugiesen gehst, gibt es natürlich portugiesische und keine anderen, vielleicht noch mal ein paar spanische, aber das wäre es dann auch schon. Also wir haben hier jetzt eine zirkummediterrane Auswahl, also rund ums Mittelmeer. Denn da wachsen ja die Oliven vor allen Dingen. Genau. Und die können wir jetzt natürlich alle probieren. Aber vielleicht erstmal was Grundsätzliches. Du weißt doch so viel über Oliven. Du bist doch gut vorbereitet. Als Konsument aber nur. Ja, Oliven kommen von einem Olivenbaum oder eigentlich heißt der echter Öchter Ölbaum. Also das Wort Olive ist da eigentlich gar nicht im Wort drin. Ist ein Baum, der so 10 bis 20 Meter hoch werden kann, also richtig groß. Mhm. Aber ich glaube, offiziell ist es ein Strauch. Ist es richtig oder ist es wirklich ein Baum? Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass das ein Baum ist. Der wächst ja auch so in die Breite, da kann man schön im Schatten drunter liegen. Mhm. Und wenn man in Italien in gewissen Gegenden ist, und sicherlich nicht nur da, in Griechenland ist es ähnlich, da war ich nur noch nicht, da ist alles voll mit Olivenbäumen. Da ist, soweit das Auge reicht, sind da Olivenbäume, weil da sehr viel gebraucht wird, weil die eben, ja, das ist ja das Fett, was man zum Kochen in Mittel- und Süditalien vor allen Dingen verwendet. Und deshalb ist da eine große Nachfrage. Und da muss man natürlich auch wissen, Italien ist ja, was Deutsche meistens nicht so wahrhaben wollen, ein sehr gebirgiges Land. Deutsche Touristen fahren ja immer nur an den Strand, merken nicht, dass in der Mitte da ganz hohe Berge sind. Und die Oliven wachsen halt nicht ganz oben. Das heißt, der Bereich, wo dann die Oliven noch wachsen an den Hängen, der muss natürlich dann voll genutzt werden und dann sind dann überall Oliven. Aber der Hauptproduzent ist ja gar nicht Italien. Nein, das ist Spanien. Genau. Glaubt's gar nicht. Spanien liefert, ich glaube, innerhalb, also weltweit 90% von den Oliven auf dem Markt. Mhm. Natürlich die meisten davon auch, also weit über 3/4, werden für die Gewinnung von Olivenöl. Ja, so ähnlich wie mit den Weintrauben. Genau. Auch die meisten zu Wein verarbeitet. Genau. Und die meisten Oliven werden tatsächlich zu Öl verarbeitet, 90%. Das ist schon ziemlich viel. Der Anteil. Ja, das ist ja natürlich auch praktisch. Man kann da Öl rausstellen. Das hast du vorhin auch bei den Warnungen vergessen. Ja. Oliven sind nicht nur unter Umständen, je nachdem wie sie vorbereitet sind, salzhaltig, sondern sind auch immer fetthaltig. Mhm. Und deshalb, also wenn man sehr, sehr viele Oliven isst, dann nimmt man natürlich auch sehr fett, sehr viel Fett zu sich. Aber gutes Fett wohl. Also die gefettigten, also die Fettsäuren in dem Olivenöl sind wohl bedeutend besser als die aus Sonnenblumenöl. Da wollte ich noch was nachschlagen. Hat nicht Winston Churchill hat doch den Nobelpreis bekommen für seine Kriegserinnerungen. Und wenn ich mich recht entsinne, waren das die an die Burenkriege. Und da ist er doch aus der Gefangenschaft irgendwie ausgebrochen und hatte irgendwie, weiß ich gar nicht, ich glaube, der hatte ein paar Oliven und eine Tafel Schokolade bei sich und hat sich dadurch den halben Kontinent durchgeschlagen. Okay. Mit diesem wenigen. Also an irgendwas sowas erinnere ich mich noch. Wir hatten da mal einen Text gelesen im Englischunterricht. Also irgendwie von Oliven, die sind so nahrhaft, dass man sich dadurch eine ganze Zeit über Wasser halten kann, indem man nur Oliven zu sich nimmt. Das glaube ich, ja. Ja. Ja, eine Sache, da muss ich vorher noch korrigieren. Du hattest gesagt, du kennst, eigentlich sind Oliven in der Grundform immer nur grün. Mhm. Die typischerweise die schwarzen Oliven, die man kaufen kann, die sind gefärbt, da kommen wir noch gleich dazu. Aber extrem reife Oliven bekommen auch eine dunklere Färbung. Ja, ja, das heißt, sehen wir gleich. Das heißt, bei den ersten, die wir hier zu uns nehmen, ist zwar komisch, dass wir nicht mit den ganz grünen anfangen, aber das sind eigentlich grüne, aber die haben halt so einen leichten dunkleren Touch schon. Also die sind, die ersten, die wir nehmen, sind so zwischen grün und schwarz. Ganz komisch. Genau. Die, also vom Olivenbaum, die Frucht sozusagen, ist halt die Olive. Und die hängt halt typischerweise an dem Baum dran. Und hat natürlich unten dann so einen kleinen, wie nennt man das eigentlich? Wo ist der Baum dran? An den Zweigen, genau, und so eine kleine, wie nennt man das? Dieses Stückchen, wo es zwischen Olive und Baum hängt. Stiel. Der Stiel, genau, das Wort hatte ich gerade gesucht. Der Stiel, genau, und da kommt unten drunter halt dann die Olive, die dann auch komplett ungeschützt da hängt. Also wirklich der Samen befindet sich innen drin. Mhm. Und genau, da hängt die praktisch dann direkt dran. Der Olivenbaum ist auch immer ein immergrüner Baum, das heißt, der ist das ganze Jahr. Und wenn die Oliven dranhängen, blüht er auch mit so einer leicht gelblichen Blüte. Die Olivenbaumblätter sind ganz typische Blätter. Ganz lang, ganz dünn. Mhm. In der Mitte quasi mit so einer Markierung. Und der älteste Olivenbaum soll wohl vor 4000 Jahren schon gestanden haben in Griechenland. Mhm. Man hat wohl auch von ganz, ganz vielen alten Olivenbäumen hat man Versteinerungen gefunden oder Blattabdrücke, Fossile, wo man halt auf die typische Form des Olivenblatts zurückgehen konnte. Ah ja. Ja, also Olivenbäume kann man auch gut, das Holz kann man auch gut verarbeiten. Genau. Da kann man Möbel rausmachen, Blockflöten. Ist dann auch ein sehr hartes Holz. Küchengeräte. Ja? Küchengeräte, ja. Ja, aus Olivenwürfel haben wir doch. Ach so, stimmt natürlich. Wir waren doch bei unserer Pfalz-Tour in The Sun auf Mallorca, waren wir doch in so einem Laden, die alles aus Olivenholz da hatten. Genau, du hast recht. Ja. Genau, und es gibt halt viele Länder, da wird auch der Olivenbaum als Symbol des Reichtums auch angezeigt. Und das sind so ein paar Details rund um die Olive. Ja, im Übrigen, weil du vorhin Spanien gesagt hast, natürlich kommen die spanischen Oliven größtenteils aus Katalonien. Katalonien ist ja ein Teil Spaniens, der selbstständig werden will. Also jetzt noch ein Teil Spaniens, also nicht ganz Katalonien, ein Teil Kataloniens ist ein Teil Spaniens. Ups, sehr schwierig. okay. Und Mallorca gehört im Grunde auch zu den katalanischen Ländern und da wachsen auch Oliven, klar. Genau. Welche Oliven wir heute alle verkosten, werden wir euch gleich auch sagen, ist auch gleich in den Shownotes verlinkt. Ja. Wir haben das schon vorbereitet und wir starten mit der ersten Sorte. Kannst du vielleicht mal was dazu sagen? Ich öffne die mal in der Zeit. Ja, dazu kann ich eine ganze Menge sagen zur ersten Sorte. Die laufen hier auf unserer Liste unter dem Namen Tajasca. Das ist der italienische Name dieser Oliven, die aber nicht nur aus Italien kommen, sondern unter der Bezeichnung Cailletier kommen sie auch aus Südfrankreich. Das ist nämlich genau die Gegend zwischen Frankreich und Italien. Also sie kommen entweder von der Côte d'Azur, also der Gegend von Nice, oder eben aus Ligurien. Also West-Ligurien, Taggia ist ein kleiner Ort im Westen Liguriens. Jetzt kommt hier schon die erste. Muss ich gleich mal probieren. Das ist immer sehr klein. Mhm. Riecht, also die riechen ja krass. Mhm. Oh, ich habe schon die erste verloren. Super. Grüßlich fest. Keiner bewegt sich. Wir müssen noch irgendwo... Hier müssen wir noch die Olivenkerne hin tun. Ich nehme mal noch so einen Tamm. Nee, nimm mal einfach hier, mach dir einfach so ein Ding drauf. Ja, genau. So, wo ist die Olive jetzt hin? Ich habe schon die erste verloren. Ja. Und in vielen südfranzösischen Gerichten. Ah, der liegt neben dir. Guck mal, rechts neben dir liegt sie. Oder von dir aus, ja, von dir aus rechts neben dir. Ach ja. In vielen südfranzösischen Gerichten sind diese drin, also mit dem Namen Cailletier. Und also ganz typisch für die südfranzösische und die ligurische Küche. Taggia ist, wie gesagt, eine Stadt, eine Kleinstadt in Westligurien, ziemlich nahe der französischen Grenze. Und deshalb eben Taggiasca, die Taggia-Oliven oder die taggiaskischen Oliven, beziehungsweise Cailletier. Das ist dann der französische Name, unter dem die laufen. Und ja, der französische Name hat irgendwas etymologisch mit den Wachteln zu tun. Vielleicht, weil die so klein sind wie Wachteleier oder so. Das könnte die Etymologie sein, das weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall sind sie in Frankreich, also das sind so die typischen französischen Oliven, deshalb eben diese kleinen, die da in vielen in vielen französischen Gerichten halt drin sind und aus denen man auch in Frankreich Öl macht, ganz klar. Also die beschreiben ja die Olive als, man merkt es, also die ist halt wirklich sehr klein, dementsprechend hat sie auch einen relativ kleinen Fleischanteil. Das heißt, der Kern ist im Verhältnis relativ groß zu dem Fleischanteil. Das heißt, ist sowieso das Problem bei den Oliven, dass die immer so große Kerne haben. Ja, aber wir kommen gleich noch zu den großen Oliven. Mhm. Die beschreiben sie wirklich als mild aromatisch, also es ist wirklich eine sehr milde Olive, muss man so sagen. Auch sehr klein. Die Oliven werden hier in dem Shop auch und auch in anderen Shops per Kaliber gemessen, also die Größe wird in Kaliber angegeben. Mhm. Und hier hast du circa 420 Stück brauchst du, um ein Kilo zu haben. Mhm. Die Werte werden dann später variieren, wenn wir bei den größeren kommen, dann kann man auch mal sich vorstellen, wie viel arg, also wie groß die anderen so im Verhältnis sind. Ja, also der sogenannte Nizza-Salat, Salat Niçoise, den kennt man vielleicht, der enthält auch immer diese kleinen Oliven. Also sie sind nur echt mit diesen kleinen Oliven. Allerdings werden die eben auch zur Ölproduktion verwendet. Das heißt also, diese Oliven sind sowohl Essoliven wie eben auch Öl, also Oliven zur Ölproduktion. Und die haben auch verschiedene Feinde. Zum Beispiel Waldbrand. Okay. Also gerade in Südfrankreich gibt es halt viele Waldbrände. Da gab es es jetzt ein bisschen ruhig darum geworden, die eben auch diese Oliven sehr stark bedroht haben. Dazu gibt es eine Fruchtfliege, die diese Oliven, die sich an diesen Oliven interessiert und dann natürlich auch ein Problem darstellt. Und dann gibt es noch andere Schimmelarten und so. Also die ist in letzter Zeit ziemlich stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Dadurch sind natürlich die Preise gestiegen. Weshalb man auch, wenn man hier jetzt so mediterrane Salate hat, nicht die drin hat, diese kleinen, sondern oft auch andere. Mhm. Apropos andere, wir kommen zur zweiten Olive. Die Picoline ist eine... Nee. So? Also es ist die zweite, aber sie heißt Picholin. Okay, Picholin. Picholin, ebenfalls Frankreich. Also wir machen das jetzt länderweise. Und das sind... Picholin heißt eigentlich auch kleine Oliven. Also im okzitanischen und auch in italienischen Dialekten ist das ein Ausdruck für klein, nochmal mit mehreren, also Pici ist schon klein und da sind zwei Diminutive dran, Ol und In, also ganz, ganz klein. Die sind aber gar nicht so klein, so klein. Also aus dem Kaliber sind die etwas größer, definitiv, sind auch richtig grün. Mhm. Da passen ungefähr 225 Stück für ein Kilo. Mhm. Und die sollen noch milder und noch fruchtiger sein als der Vorgänger. Probieren. Ja. Oh, die sind auch bedeutend fester. Mhm. Vom. Aus denen macht man auch Öl. Mhm. Aber weil die so groß, auch so sehr groß sind sie auch nicht. Aber so grün und fest sind, werden die auch immer gerne genommen als Cocktail-Oliven. Mhm. Das sind die, die in den Cocktail gehören. Also da muss man auch aufpassen. Also diese kleinen, die wir vorhin hatten, die ja auch sehr dunkel sind und schon zwischen grün und ist also zwischen, schwarz sind. Genau, willst du noch einen haben? Obwohl sie nicht behandelt sind. Ja, gern. Sind für Cocktails nicht geeignet. Aber diese, gerade durch diese tolle grüne Farbe auch, ja, die sind von der Farbe her toll, glaube ich, sogar noch. Die sind auch von der Symmetrie sehr schön. Du wirst sehen, wir haben noch manche Oliven, die sind mehr so unsymmetrisch, also die sind eher so faltig und die sind wirklich sehr schön. Ja. Auch da, hier wird im Folien ausgesprochen, Begleitung zu Rosé oder Weißwein. Ja. Das werde ich gleich mal prüfen. Genau, werde ich abprüfen. Genau. Und diese Oliven ähneln auch diesen ganz großen Spanischen, die wir hier nicht haben. Wir haben zwar Spanische, aber nicht die Hauptsorte, die eben auch gerne für Cocktails benutzt wird, die sogenannte Manzanillas Oliven. Manzanillas heißt auf Spanisch Äpfelchen, weil die so groß sind, die aus kleinen Äpfeln sein und auch so grün sind. Und die kommen am nächsten. Allerdings kommen die Bicholinen vor allen Dingen aus Frankreich. Also Bicholin ist ja tatsächlich ein südfranzösisches Wort. Allerdings wird diese Art jetzt auch woanders angebaut. Also man kann die auch aus Marokko bekommen. Und auch aus vielen anderen Ländern, sogar aus den USA. Aber eigentlich kommen sie eben aus der Provence und aus Norditalien. Das sind eben die ursprünglichen Anbaugebiete. So, jetzt kommen wir zu einer, die ist wirklich so klein, die sieht fast aus wie Kapern. Ja, aus. Gib dir mal gleich mal alle. Ich gebe einfach mal einen ganzen Löffel. Ja, warte, gib mir den Löffel. Ja, danke. Und wie werden die ausgesprochen? Das sind jetzt Spanische. Mhm. Und die werden wie ausgesprochen? Ich helfe dir gerade. Aber Aguinas oder so? Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Also essen und sprechen. Sprechen ist keine gute Kombination. Arbequinas. Mhm. Arbequinas. Die werden hier zwar spanisch geschrieben. Erkennt man an der Endung AS. Mhm. Eigentlich müsste man sie mit ES am Ende schreiben. Denn das sind katalanische. Kommen aus Katalonien. Das ist die Hauptsorte aus Katalonien. Und sind dort auch sehr verbreitet in der dortigen Küche. Mhm. Auch ähnlich wie die wir zuerst hatten, sind die teilweise auch dunkler, wenn die länger hängen. Ja, wenn sie reifer sind, sind sie dunkler. Mhm. Wie gesagt, Hauptanbaugebiet und Ursprungsgebiet ist Katalonien, auch Aragonien. Inzwischen werden die aber auch in Andalusien angebaut und sogar in anderen Ländern. Also das ist auch sehr beliebt. Der eigentliche Name Arbequinas, kommt von dem Ort, wo sie ihren Ursprung haben. Das ist in der Provinz Lleida. Also die Gegend, also das ist ein Dorf, Arbeca, also ganz so mitten in Katalonien, im Hinterland, also nicht an der Küste, also da, wo die Touristen halt schon nicht mehr hinkommen, wo das da sehr schön sein soll, ich war selber auch noch nicht da, Arbeca, da kommen die Arbequinas her, also die Oliven aus Arbeca und wie gesagt, die sind auch wichtig in der dortigen Küche. Allerdings vor allen Dingen, weil man da Öl draus macht. Also das Öl ist sehr interessant, weil die sind wirklich winzig klein. Der Kern ist auch sehr, sehr winzig und die sind nicht so typisch Olivenform oval, sondern die sind eher so wie wirklich fast kreisrund. Die haben auch einen sehr intensiven Geschmack. Mhm. Die schmecken nicht einfach nur. Willst du ein paar? Nee, nee, danke. Die schmecken nicht einfach nur nach, ja, nach Oliven. Die haben noch so einen, ja, süßlich-bitteren, bittersüßlichen Geschmack. Aber ja, sind, wie gesagt, ganz klein und eigentlich werden die nicht so gegessen, sondern meistens werden die für die Ölproduktion verwendet. Mhm. Aber auch dieses Öl hat diesen Geschmack und das ist halt ganz typisch. Es sind auch so ganz kleine Bäume. In der Wikipedia ist da sogar ein Bild von diesen Abiquinas-Bäumen, allerdings aus Brasilien. Also man sieht man, wo sie überall jetzt inzwischen angebaut werden. Und die sind sehr gesund. Ja, die haben wenig Polyphenole und dafür aber mehrfach ungesättigte Fettsäuren und so. Ja, also kann man wohl sind Sorgen ganz gesund sein. Vom Kaliber her, dass man mal das Gefühl hat, wie groß die oder wie klein die wirklich sind, 790 Stück fürs Kilo. Also sind wirklich aus, also sind wirklich, also wie Kapern sehen die. Wirklich aus wie Kapern. Ja. Dabei gibt es auch viel größere Kapern. Mhm. Also. Darum wundert mich das, dass da Olivenöl draus produziert wird, weil natürlich du relativ wenig Frucht hast, die du auspressen kannst. Ja gut, aber ja, dafür gibt es halt dann viele. Mhm. Also, aber du willst die auch nicht in dein Cocktailglas tun, weil sie sich nee. Dann nicht wiederfinden. Ja, mitgetrunken. Und die haben noch ein paar andere Vorteile. Die sind nicht so anfällig. Also die sind haltbar, die sind frostbeständig und haben krankheitsbeständig und so. Also die sind wirklich ja. Also haben die auch dann dadurch einen hohen Ertrag, weil die halt so resistent sind. Mhm. Mhm. Die kommen übrigens, also diese ursprünglich, also natürlich die mit dem Namen kommen aus Arbeca, aber die sind da nicht ursprünglich zu Hause gewesen, was oft nicht gesehen wird. Also die Katalanen, die aragonesische Krone, hatte halt Kontakte überall im Mittelmeer. Mhm. Die hatten überall Handelsniederlassungen. Und die sind eingeführt worden aus Palästina. Das sind halt Oliven aus Palästina, die dann später dann im ganzen Mittelmeerraum heimisch wurden, und zwar besonders in der Gegend. Und jetzt haben die den Namen dieser Gegend. Aber ursprünglich kommen die auch woanders her. Aber da sind inzwischen werden inzwischen andere Sorten angebaut. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir zu der ersten portugiesischen Olive. Erste? Haben wir da mehr? Wir haben noch nur eine. Nur eine? Okay. Die ganz anders heißt. Genau. Die heißt Galega. Galega, genau. Also man denkt, die kommt aus Galizien. Das ist aber die Hauptsorte aus Portugal. Und die sind auch schon sehr dunkel und gehen praktisch in die schwarze Färbung über. Mhm. Also grün mit so dunklen Schlüsseln. Aber diese ist ganz klar, das ist eine gefärbte. Ja, die ist. Ach ja, schmeckt auch so. Dunkle Olive mit Rotweinessig. Den Rotweinessig. Genau. Ja. Aber man merkt auch. Obwohl, dann sind sie, dafür sind sie noch sehr hell. Mhm. Man merkt aber, das Fruchtfleisch ist bedeutend dicker. Mhm. Also man hat mehr Fleisch im Mund. Mhm. Die Struktur von denen sind auch nicht so glatt. Also ein bisschen leichte Kraterlandschaft. Aber schon die typische Olivenform, oval bis rundlich, vom Kaliber her 420, also schon bedeutend größer als die, was wir vorher hatten. Wir kommen aber noch zu größeren Toll. Oliven. Aber ein ganz toller Geschmack. Mhm. Also ich finde aber, wenn du an der Verpackung riechst, riechen die nicht so gut im Vergleich zu den anderen. Die riechen nicht so gut? Mhm. Ja, die riechen so ein bisschen nach Essig, weil die ja in den Wein eingelegt sind. Die riechen wie so ein kräftiger Käse oder wie Käsefüße. Stimmt. Ja. Das riecht ganz wunderbar. Jetzt riech mal gegen die. Mhm. Ja. Riechen praktisch neutral. Mhm. Die sind eben eingelegt. Genau. Aber wirklich lecker. Oh. Ja, also finde ich, dadurch, dass die so eingelegt sind, in Essig, also haben die auch nochmal einen richtig schönen Geschmack. Mhm. Aber passt doch wunderbar zum Wein. Genau, die sagen also auch da zur Empfehlung, Garnitur, Antipasti begleitet zu dem dunklen Wein. Ich bräuchte da ein bisschen Brot zum. Na klar, zum Neutralisieren. Neutralisieren, weil die doch jetzt einen sehr intensiven Geschmack haben. Das soll ich dir nochmal so eins mit Butter und Salz machen? Ja, aber nicht ganz so dick mit Butter. Nicht ganz so dick, okay, kriegst du. Nur ein bisschen. Hast du ja vorhin so viel Butter drauf gemacht, dass ich überhaupt. Naja, Fett ist ja ein guter Geschmacksträger. Genau. Aber auch eine sehr, sehr schöne Olive. Mhm. So, was ist denn die nächste Olive? Das ist die nächste, wir kommen jetzt nach Griechenland. Mhm. Artinio. Ja, Artinio. Jetzt habe ich gerade noch was im Mund, dabei muss ich dazu so viel erzählen. Also, wir kommen jetzt auf den Mythos des Olivenbaums. Der Olivenbaum ist nämlich von Pallas Athene, der griechischen Göttin, gestiftet worden. Die hat da irgendwie mit ihrem Speer hat sie in den Boden gestochen und dann ist da der erste Olivenbaum gewachsen. Und das ist die Legende. Und wir haben jetzt hier mit der Ursorte zu tun, die eben nach Pallas Athene benannt worden ist, also Artinio, die athenische Olive. Das ist auch die Hauptsorte, die in Griechenland vertreten ist, auch wieder recht klein, wie man sieht. Ach, sag noch ein bisschen mehr dazu, ich probiere sie. Genau, also auch recht klein, aber dennoch 670 Stück fürs Kilo, also so eine Mittelgröße. Es soll so sehr, sehr mild sein im Vergleich zu dem, was wir vorher gehabt haben. Eine typische Olivenform, also oval mit, teilweise sind noch die Stängel mit dran, weil die doch wirklich sehr klein sind. Und auch eher so eine dunkelgrüne Färbung. Wir haben ja Menschen gehabt, die waren jetzt etwas hellgrüner. So die ersten zum Beispiel. Und die ist etwas dunkelgrüner. Auch sehr fest. Auch sehr festes Fleisch, ja. Ja, und einen öligen Geschmack. Die ist zwar etwas kleiner als die andere Cocktail-Olive, aber die könnte ich mir auch gut im Cocktail vorstellen. Aber sehr öliger Geschmack. Und man merkt sich, bei der, da löst sich das Fleisch relativ gut vom Kern. Aber es ist dann doch fest, das Fleisch. Ja, definitiv. Also ein sehr, wirklich sehr fest. Also es ist, kann man wirklich empfehlen, wenn man halt auch die Oliven da irgendwie zur Geltung kommen lassen will, irgendwo in so einem Gericht. Also Verwendung, Antipasti, Garnitur, Begleiter zur Weinverkostung. Ja. Genau, das ist richtig. Also passt auch sehr gut, weil die wirklich einen sehr öligen Geschmack hat und das passt irgendwie gut zum Wein. Mhm. Ist wirklich sehr lecker. Sehr lecker, mag ich auch. Also schon fast eine meiner Lieblingssorten. Wir werden das ja noch steigern, denke ich. Genau, jetzt kommen wir zu einer nächsten Olive und zwar gibt es in verschiedenen Ausprägungen, das ist auch wieder eine griechische Olive. Und zwar nennt die sich Kalamata. Ja. Kalamata, also mal vom Gefühl her, die gerade eben hatte über 620 Stück fürs Kilo und die hat 190 fürs Kilo. Also das ist eine richtige große Oliven. Typischerweise kennt man die, wenn man zum Griechen essen geht. Im Schafskäse ist die drin, im Salat, das ist so diese typische dunkel, also nicht schwarz, sondern so lila farbende Olive. Das ist auch eine gefärbte, also die ist auch in Rotweinessig eingelegt. Und die soll wohl sehr, sehr kräftig und sehr herb sein, sehr dominant. Ja. Die probieren wir gleich mal aus. Also die kommt aus vom Peloponnes, also von der Halbinsel, der großen griechischen Halbinsel, wo ja auch Sparta liegt. Und eben Lakonien, wo der Ausdruck lakonisch herkommt, weil die immer so wenig reden. Ne? Und in der Nähe des Orts Lakonien befindet sich Kalamata. Ist ein Ort, eine Stadt, eine Kleinstadt. Und das ist das Ursprungsgebiet, aber diese Olivenart gibt es jetzt fast überall in Griechenland. Naja, doch wahrscheinlich immer noch hauptsächlich vom Peloponnes, also riesengroß, deshalb heißen die auch nochmal diese Unterart, die du hier bestellt hast, Giants, aber an sich sind die Kalamata-Oliven groß. Also auch da, die sind wie gesagt eingelegt, aber die riechen nicht ganz so extrem wie die anderen, riech mal dran, die Verpackung ist etwas neutraler. Die anderen haben ja fast wie so starker Käse oder gerochen und da ist er etwas milder. Oh, aber sehr lecker. Sehr lecker. Riesig, sehr... Sehr lecker. Also sehr dunkel. Oval. Kann man vielleicht nicht so gut in einen Cocktail tun, aber weil sie auch schon so nach Wein schmecken, sind sehr eingelegt. Aber sehr lecker. Aber man merkt auch vom Fleisch her nicht ganz so fest. Oh, und das ist bisher meine Lieblingssache. Super. Mhm. Ganz toller Geschmack. Oh, bin begeistert. Das ist ein Geschmackserlebnis. Da hat man richtig was im Mund, gell? Man merkt so richtig, ja. Das hat schon richtig Biss. Mhm. Und ich finde auch vom Fleisch her bedeutend sanfter. Also ist nicht ganz so hart wie die anderen. Und der Kern lässt sich auch relativ gut lösen. Also der klebt nicht ganz so mit dem Fruchtfleisch. Ja, ja. Das ist wirklich sehr angenehm. Ganz angenehmer Geschmack. Also da bin ich wirklich begeistert. Das war bisher das Beste. Also Griechenland hat was zu bieten. Leute, kauft mehr griechische Oliven, damit es da besser geht mit der Wirtschaft. Aber die lohnen sich wirklich. Oh! Ich glaube, ich muss noch eine essen. Ja, davon. Heute Abend gibt es ja sonst nichts mehr. Da kann man eine Olive mehr essen. Genau. Denn, wie gesagt, das hast du vorhin auch so ein bisschen verschwiegen. Die machen auch dick, die Oliven. Ja, ein bisschen. Ah, lecker. Dann habe ich noch eine. Mhm. Bin begeistert. Sehr schön. Sehr schön auch. Weil die so schön eingelegt sind, haben wir auch noch so einen eigenwilligen, ja, so ein bisschen schon alkoholischen Geschmack, möchte ich noch was sagen. Mhm. Also die kann man für sich so wegschnabulieren. Ja. So, wir bleiben in Griechenland? Nee, wir bleiben nicht in Griechenland. Haben wir jetzt die 8 gehabt. Und jetzt kommt die 18, ist das richtig? Ach so, Moment. Ja, sicher, die 18. Wir bleiben in Griechenland. Klar, doch. Nee, die 18 hatten wir schon, das sind die Athenio. Stimmt. Nee, die hatten wir schon. Wir hatten 2 griechische nur. Okay, dann kommen wir jetzt zur Athenio und die Kalamata. Ach so, genau, jetzt kommt nämlich die Meski, genau. Der wir keinen Artikel haben, ne? Nee, das ist eine nordafrikanische Sorte. Nee, genau, nordafrikanische. Ja, 2 nordafrikanischen Meski und die anderen, die ich auch erst nicht gefunden habe, weil die hier den Verkaufsnamen Marokkasse haben, die heißen aber, dann habe ich sie gefunden, nach langer Recherche, Meslala. Aber jetzt erstmal die Meski, für die wir leider nichts haben. Genau, die Meski. Also 2 nordafrikanische, also vor allen Dingen, also wir haben nachher noch mehr nordafrikanische, aber diese, die sind glaube ich beide aus Marokko. Genau, nee, die ist aus Tunesien. Tunesien, achso, genau. Ja richtig, Meski ist aus Tunesien und Meslala ist aus Marokko. Also erstmal von der Größe 175 Stück pro Kilo, also Riesendinger. Die haben auch eine schöne dunkelgrüne Färbung. Die sollen im Geschmack sehr, sehr kräftig sein. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Kommen aus Tunesien und typischerweise gibt man halt mal Couscous-Salat ist beim Tunesier und so. Da gibt es halt diese Oliven drin, die sind wirklich sehr, sehr groß. Also gucken wir hier mal, ich gebe mal eine erstmal. Das ist, glaube ich, die größte, die wir bisher. Also wir haben hier dazu so einen Teelöffel und da passt die gerade so drauf. War sehr fleischig, oder? Und? Ja, klar. Dadurch, dass die so fleischig ist, merkt man, der Kern löst sich sehr, sehr schlecht vom Fleisch. Glaub. Der Kern ist verhältnismäßig klein. Das ist jetzt einen kleineren Kern. Also die ist groß, aber vor allen Dingen fleischig. Aber hat einen schönen Geschmack auch. Sehr, auch so ein bisschen ölig. Und sonst auch gar nicht bitter. Also die anderen sind ja ein bisschen bitter. Aber die schmeckt auch klasse. Also kann man auch von leben. Bisschen sehr salzig eigentlich. Finde ich auch, ja. Sehr salzig eigentlich. Ich wollte gerade sagen, aber glaube ich, wenn du die im Couscous oder als Beilage verwendest, dann geht es vielleicht ein bisschen unter. Die schreiben auch hier eine sehr, sehr gute Begleitung, einen kräftigen Rotwein. Ja, aber auch zum Weißwein finde ich es gut. Würdest du sogar sagen, der Weißwein ist vielleicht sogar noch besser, weil der Rotwein möglicherweise die Geschmacksnuancen erschlägt. Diese Oliven, gut, wir sind da jetzt ja auch so ein bisschen drauf spezialisiert, durch unsere große Auswahl, die haben schon auch immer so einen Eigengeschmack, der leicht erschlagen wird. Also wir kriegen ja nachher noch die gewürzten beziehungsweise eingelegten, da ist das dann natürlich noch ein bisschen anders, aber jetzt hier diese reinen Oliven, da würde ich sagen, ist ein Rotwein auch, erschlägt das ein bisschen. Ja, Ja, sehr schön. Also Mesqui. Unbedingt merken. Leider gibt es da gar keine Artikel zu Mesqui. Vielleicht hat ja unser Hörer noch eine Idee. Vielleicht hat er jemand, ja genau, wo man da was finden kann. Dann bitte uns zukommen lassen. Also entweder bei den Chat, Kanal Genusscast natürlich, bei Freenode oder sonst irgendwie durch die Shownote, durch die Kommentare oder so, dass man das auf jeden Fall dass man das wahrnehmen kann. So, jetzt ja. Hast du natürlich die... Ah ja, doch, hier. Jetzt kommt eine aus Marokko. Mhm. Marok Kasses. Kassé, zerbrochen eigentlich. Okay. Ich dachte erst, das wären irgendwie zerkleinerte, aber die sind gar nicht zerkleinert. Nee, sind sie nicht. Sie? Das sind also auch... Und der marokkanische Name ist Meslala. Sind auch relativ groß, aber nicht ganz so groß wie die gerade eben. 280 Stück pro Kilo. Die sollen sehr mild und sehr nussig schmecken. Haben eine typische ja, grüne Olivenfärbung. Sind, also da passen jetzt zwei auf so einen Teelöffel drauf, mal als Verhältnis. Nimm die mal so runter. Ja, sind also etwas kleiner als die, die wir gerade hatten. Genau, aber haben auch die typische ovale Form, sind also nicht ganz so rund. Die werden auch zur Ölproduktion verwendet. Mhm. Aber sie werden eben auch gern eingelegt, insbesondere in Knoblauch oder in dem, was wir gleich noch sehen werden. Und die werden haben auch noch eine andere Verwendung, aber erstmal probiere ich sie. Mhm. Die schmecken wirklich sehr mild. Sehr mild. Da lässt sich auch wiederum der Kern sehr, sehr gut vom Fleisch ablösen. Das Fleisch ist nicht ganz so soft, aber auch nicht ganz so hart. Das ist so ein Zwischending. Mhm. Relativ geschmacksneutral. Mhm. Im Gegensatz zu denen, die wir gerade haben. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man die dann gerne in Knoblauch oder genau, um mehr Pep denen zu geben. Oder anderen scharfen Gewürzen einlegt, damit die dann ordentlich Pep haben. Mhm. Außerdem werden sie in den sogenannten Tajines oder Tajinen verwendet. Das ist ein nordafrikanisches, das sind nordafrikanische Gerichte, die in so einem speziellen Topf zubereitet werden. Mhm. So eine Art Dampftopf, so ein bisschen vielleicht an so einen Römertopf erinnert. Aber man sieht das, die werden auch hier überall verkauft, in so mediterranen Spezialhandlungen. Da ist unten halt die Schale und darüber so ein Deckel, der so spitz zuläuft, so konisch zuläuft. Mhm. Da ist dann so ein bestimmter Effekt drin, dass halt der Dampf da drin bleibt und beim Garen hilft. Ich hatte dazu, glaube ich, auch in den Shownotes einen Link. Da kann man sich das Prinzip auch genau ansehen. Von diesen Töpfen, und so heißt auch das Gericht, da kann man halt verschiedene Gerichte drin machen mit Gemüse und Fleisch und so. Das ist halt ganz typisch für Nordafrika. Mhm. Und also Tajin, das ist eigentlich auf oder Dawajin ist eigentlich der Name des Topfes, also aus Lehm gebranntes Schmorgefäß. Und wie gesagt, auch die Gerichte heißen dann so. Und da wird also alles Mögliche reingetan. Dann schmort das da so vor sich hin mit so einem Dampfkreislauf. Und kann man das essen. Mhm. Ja, jetzt kommen wir schon zu den... Da gehören die Oliven rein. Mhm. Jetzt kommen wir auch schon zu den aromatisierten Oliven. Ja. Und da haben wir jetzt eine, die mit Zitronengras aromatisiert worden ist. Und auch da sind es auch die ersten Oliven, die wir essen, die entkernt sind. Da ist jetzt drin entkernte Oliven, Zitronensaft, Rapsöl, was mich ja wundert, was man bei zu Oliven nicht Olivenöl dazu tut, sondern Rapsöl, aber es ist haltbarer. Aber die kommen doch auch, die sind doch auch welche, die aus Nordafrika kommen. Aus Griechenland. Ah, die kommen aus Griechenland. Ah, das war mir jetzt nicht klar. Genau, okay, aus Griechenland. Jetzt machen wir jetzt einen kleinen Sprung, aber gleich kommen wir nach Nordafrika zurück. Ich dachte, alle aromatisierten seien aus Nordafrika. Nee, die sind aus Griechenland. Und die sollen halt durch dieses Zitronengras-Aroma doch etwas milder geworden sein. Und mal gucken, wie die im Geschmack sind. Also das ist jetzt Ich mache die Packung auf. Ja, man riecht das Zitronengras sehr stark durch, muss man einfach so sagen. Natürlich, dass durch die Kernzinsen sind sie etwas von der Gesamtmenge etwas kleiner. Passen jetzt ungefähr 2 Stück auf so einen Teelöffel drauf. Und die haben halt, sind halt so leicht damit in diesem Olivenöl, nein Quatsch, Rapsöl, Zitronensaft, Limonengras, Mantel. Kann man mal gut so essen. Durch diese. Also passt super. Oh ja, oh, der Nachgeschmack ist sehr toll. Angenehm. Also gerade auch zu unserem Wein. Ganz hervorragend. Manche auch geschmacksintensiv. Da müsste ich dann wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen was vom Brot essen, bevor wir zu den nächsten kommen. Mhm. Also, zu den nächsten müssen wir sowieso Brot essen. Aber sehr angenehm. Und die kann man auch so wegessen. Und das ist jetzt auch jetzt eine Kombination, wo ich sage. Zumal die jetzt auch ohne Kern sind, da kann man die ganz einfach. Genau. Was ich auch sehr interessant fand. Wenig Butter bitte. Das muss so sein. ich fand es auch interessant, weil das. Wie eine Mutter ohne Wurst, obwohl das. Naja. ich fand es interessant, weil die halt eingelegt sind in Zitronengras, was es jetzt nicht so gängig ist. Also, du findest halt natürlich viele, die sind halt irgendwie in was weiß ich, Paprika oder in Schafe. Chili oder in scharfen Sachen oder mit Peperoncinis drin oder was weiß ich, mit Kräutern. So Kräuter, französische Kräutermischung oder was. Aber mit Zitronengras habe ich jetzt noch gar nichts gefunden und darum dachte ich mir, okay, das ist eine gute Gelegenheit, das mal zu probieren, wie das so in der Kombination schmeckt, weil ich dachte, eine herbe Olive und dann noch wirklich das Herbe vom Zitronengras beziehungsweise von dem Zitronensaft, der da mit beigefügt ist, dann wäre das bestimmt. Passt gut. Ach, gibst du mir noch eine, bevor wir zum nächsten übergehen? Natürlich. Das fand ich schon sehr gut. Das fand ich gut? Da könnte ich mich dran gewöhnen. Ja? Also wenn ich da mal bestelle, werde ich auf jeden Fall was von denen mitbestellen. Könnte man auch mal im Hackerspace im großen Stil. Mal so als Antipasti. Variationen mal anbieten. Ja, die kannst du so wegessen. Mhm. Das ist zwar jetzt vielleicht auch nicht so gut für die Gesundheit, aber ich meine, gibt Schlimmeres. Bevor ich mir so ein Müsli-Riegel reinschiebe oder so ein Schokoriegel oder Schokoriegel, da isst man doch lieber mal 2, 3 Oliven. Und vor allen Dingen diese in Kernen. Super. Ich finde die auch gar nicht so salzig. Ein bisschen salzig sind sie, aber. Aber ich glaube, durch diese Zitronen wird es halt schon sehr, sehr abgemildert. Ja. Der Salzgehalt. Ja, salzig. Also die wir davor hatten, die waren ja nun sehr salzig, aber die ist wirklich, also richtig frisch schmecken die. Durch das Zitronige. Also richtig gut. Und passt auch einmalig zum Wein. Finde ich auch. Also auch mit so einem Stückchen Brot mit Butter. Hervorragend. Ja. Das lässt sich wirklich sehr, sehr gut essen. So. Ja, und jetzt haben wir natürlich noch richtig krass gewürztes Zeug. Genau. Jetzt haben wir die letzte Sorte und zwar Kopf des Ladens. Kopf des Ladens, nein, Chef. Genau. Warum? Weißt du auch, warum das so heißt? Es hat irgend so eine Rass, das ist so eine Gewürzmischung, gell? Ja, aber Rass ist halt der Kopf. Rass El Hanout ist der Kopf des Ladens. Ach so, okay, das heißt wirklich so. Ja. Okay. Der Chef des Ladens. Chef. Naja, die heißen deshalb Chef des Ladens, weil diese Gewürzmischung Chefsache ist. Okay, das heißt, der macht nur der Chef. Entscheidet, was er dran tut, was da irgendwie noch gerade so über ist an Gewürzen. Und das ist halt eine Gewürzmischung. Und diese Gewürzmischung, also die heißt natürlich so, also Rass El Hanout ist der Name der Gewürzmischung, ist halt so eine typisch nordafrikanische scharfe Gewürzmischung, die man nutzt für den Couscous. Genau. Da gehört zu Lammgerichten. Diese Oliven, ja, genau. Also ich kenne halt Rass für Lammgerichte. Ja, ist halt die Kurzform für Rass El Hanout. Ja, dann. Würde ich die mal öffnen. Was interessant ist, das sind auch wieder, wie gesagt, die Das wird jetzt etwas pikanter wohl sein. Man merkt auch, es sind grüne Oliven. Die sind halt eingelegt. Ja, mit pikant eingelegt. Also die müssten pikant sein. Also ich wäre jetzt überrascht, wenn sie das nicht wäre. Scharfer Paprika, Petersilie und halt dem Gewürz. Auch relativ große Oliven haben wir jetzt hier. Die sind aber nicht entkernt. Das heißt, da passen gerade so zwei Stück auf einen. Ja, ich vermute mal, das sind schon die Meski. Meski, glaube ich auch, die sind relativ groß. Also die Lala passen da nicht. So. Und auch die Packung riecht schon sehr, sehr scharf. Mal probieren. So ein bisschen ist nicht ganz so rotölig. Nur so ein bisschen. Wir haben aber auch so einen Rosinengeschmack. Naja, es erinnert an Couscous eben. Das ist genau der Couscous-Geschmack. Jetzt Couscous ohne Couscous. Also nur die Oliven. Und schmeckt nach Couscous. Ist gar nicht so scharf, aber also ein bisschen scharf ist schon. Ja, am Anfang fand ich sogar, schmecken die so ein bisschen süßlich. Süßlich, deshalb, ja, Rosinengeschmack, das sag ich ja. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant vom Geschmack. Weil die sowas Süßliches haben und dann auch so ein bisschen scharf sind. Also sehr, sehr angenehm auch. Passt auch super zum Wein. Und die haben, ja, also das ist ein rundum guter Geschmack. In Marokko werden die auch zum Pfefferminztee gereicht. Also marokkanische Minze. Und dann isst man dann diese Oliven wohl dazu. Wenn es heiß ist draußen, durch die Schärfe gehen die Poren auf, durch den heißen Tee. Du bist doch am Kämpfen. Ja, weil mindestens einer unserer Hörer ist ja Afrika erfahren. Dem habe ich ja den Podcast gemacht hier auch über die Reise die Sahara bei Liedkultur, 1307kultur.de, muss ich sowieso werben. Da gab es auch gerade einen schönen Podcast über Tee. Passt zum Genussgast, also müsste für unsere Hörer alle interessant sein. Und da habe ich auch ein Interview gemacht mit Leuten, die da durch Nordafrika gefahren sind. Und die dürften diesen Geschmack ganz gut kennen. Oh, sehr lecker. Sehr fleischig. Ja, sehr fleischige Oliven. Der Gesamteindruck ist einfach sehr gut. Dass es erst eben so ein bisschen süß ist und dann eben doch so ein bisschen schärfer auch reinkommt, das ist, glaube ich, genau richtig, genau mein Ding. Nee, doch, kommt sehr gut. Also auch zu so einem Stück Brot, sehr guter Begleiter zu dem Wein. Das ist wie so ein, ja, so eine Olive, die, muss ich sagen, die sehr, sehr viel, sehr vielseitig. Gehört auch. Ist auch so ein Höhepunkt. Also, ich muss wirklich sagen, also die Lemongrass-Variante und jetzt die gefallen mir außerordentlich gut. Welches ist denn dein Spitzenreiter jetzt? Ganz ehrlich, ja. Ich glaube, ich würde wirklich zu den, ich mag halt wirklich diese großen, fleischigen, also ich mag die Kalamata ist. Kalamata Giants. Griechisch kaufen. Die finde ich super. Also ich würde auch sagen, auf meinem Platz 1 ist Kalamata. Dann würde ich wirklich sagen, an zweiter Stelle schon Lemongrass. Ja, okay. Auch Griechenland. Und danach Salahanut. Das sind, glaube ich, die ich wirklich am besten finde. Okay. Ich finde ja noch die Picholin noch sehr, sehr Picholin. Gut. Ja, die waren auch sehr, sehr gut. Das stimmt. Die haben noch mal so eine? Ja, das ist die 25. Das ist ja noch, wenn das in der Reihenfolge etwa da wieder abgelegt. Ja, habe ich getan. Ich muss das bloß ein bisschen, nicht, dass das ausläuft, darum habe ich das so ein bisschen. Naja, das ist so schön gemacht. Ist vorsichtig. Das ist immer gut. Denn das ist ja blöd, wenn hier hinterher. So. Die siehst du auch von der Farbe her, sind die halt sehr, sehr, ich finde, toll, weil die halt so leuchtgrün sind. Also die sehen halt aus wie direkt vom Baum. Gut aus. Ja, das stimmt. Also diese Picholinen sehen sehr, sehr gut aus. Ja, dann nehme ich nochmal welche. Die haben auch die richtige Größe, sind nicht ganz so klein. Also kriegst du so drei Stück auf den Teelöffel. Das ist so das Maß. Und ich finde auch von der Form, die sind sehr schön, weil die halt wirklich sehr ovalig sind. Die sind sehr fest. Und ich mag halt, dass sich der Kern davon so gut ablöst. Ja. Und das sind halt typische Cocktail-Oliven, klar. Passt deshalb auch ganz gut hier. Ich schmeiß mir die zwar jetzt nicht in den Wein, aber auch beim Dazu konsumieren, sehr gut. Die sind zwar mild, aber haben im Nachgeschmack doch so ein bisschen, sind ja doch ein bisschen kräftiger. Die haben einen interessanten Nachgeschmack, ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die mich jetzt geschmacklich so überzeugen. Aber die haben zum Schluss auch, die sind so leicht süßlich im Mund, oder? Wenn du da Nachgeschmack, sind die erstmal ein bisschen kräftiger und dann hast du so im Mundraum so einen leichten süßlichen Geschmack. Ja, das ist ähnlicher wie auch bei den Rassalanut. Nur die sind natürlich, das ist natürlich mit diesem Gewürz versehen. Deshalb kommt dieser Geschmack zustande. Und hier kommt der praktisch ganz natürlich zustande. Das ist schon faszinierend, dass sie dann noch in so ins Süßliche gehen. Ja, Saccharose. Ja klar, das ist halt in Pflanzen oft enthalten. Also so Zuckermoleküle. Ja, sehr interessant. Und die haben dann auch nochmal so einen schönen öligen Geschmack. Das finde ich auch sehr schön. Also würde ich auch sagen, also Bicholinen kommen auch relativ oben. Ja, also Platz 4. Weil die Lemongrass wirklich, also Kalamata sind sehr gut. Lemongrass ist super. Dann Ras al-Hanout. Und wenn man aber jetzt nicht die nicht so sehr für die aromatisierten ist, dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Bicholin. Die sind unaromatisiert schon, haben die schon einen faszinierenden Geschmack. Ja, und ich finde farblich auch sind sie am schönsten. Muss ich ganz ehrlich sagen, also Farbe und sieht Form. Sieht super aus, das ist eben so ein Cocktail-Ding. Ja, klar. Ja, sollte man immer irgendwie vorrätig haben für seine Cocktails. Genau. Denn das macht schon ziemlich viel her, wenn du da so eine Olive reintust in den Cocktail. Cocktails wäre ja auch nochmal ein Thema für unseren Genusscast. Ja, müssen wir uns aber auch sehr zügeln, weil das haut ja auch oftmals sehr stark rein. Müssen ja nicht dauernd nur hochalkoholische Cocktails zu sich nehmen, da gibt es auch andere. Ja, das stimmt. Ich war ja letztes Jahr leider nicht zur Bar-Convention hier in Berlin, wie andere Nerds, die wir gemeinsam kennen. Aber dieses Jahr werde ich das auf gar keinen Fall auslassen, weil das ist ganz interessant, auch in dem Bereich Cocktails und Longdrinks, wohin da die Trends gehen. Das ist also wirklich sehr interessant und auch die Thematik wieder mit Cocktails, die nicht unbedingt sehr stark alkoholisch sind. Also die Klassiker wie Mai Tai oder Long Island Iced Tea, die sind ja wirklich sehr, sehr stark alkoholisch durch den hohen Rum- und Wodka-Anteil drin. Aber auch mittlerweile auch diese leichten Cocktails, die man halt auch gut im Sommer als Erfrischungsgetränk zu sich nehmen kann. Ja. Das ist bestimmt auch sehr interessant. Ja, denke auch. Ja, was gibt's zu Oliven noch zu sagen? Was gibt's zu Oliven noch zu sagen? Du hast ja hier nur eine kleine Auswahl bestellt. Wenn man die Zahlen hier ansieht, gibt's da doch sicherlich noch viel mehr. Warum hast du nur so wenig genommen? Na, ich fand, wir haben jetzt 10 Sorten Oliven gehabt. Ich fand das schon ziemlich viel, weil auch von den Geschmacksnerven bist du halt irgendwann auch mal erschöpft. Genau. Ja, mich wundert, also ich meine, du hast es ja vorbereitet. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass du überhaupt keine gefüllten dabei hast. Ja. Denn das ist ja auch nochmal so richtig die große Kunst. Also ich finde ja zum Beispiel mit Anchovy gefüllte. Mit Mandeln gefüllt. Mit sehr schön. Gefüllt. Mandeln mag ich auch sehr gerne. Paprika gefüllt ist meistens nicht so geschmackvoll. Aber es gibt natürlich auch welche, die ein bisschen schärfer dann auch noch eingelegt sind. Aber wie gesagt, da gibt es auch unzählige Sorten. Und auch das kann man sich gefallen lassen. Also ich finde das eigentlich sehr angenehm. Ich wollte als erstes mal halt die verschiedenen großen Olivenarten erstmal probieren. Jetzt, darum auch nur 2 aromatisierte. Um einfach mal die pure Frucht mal zu schmecken. Genau, die ist schon sehr, der Geschmack ist schon sehr, sehr vielfältig. Bisher ja auch verlinkt, es gibt hier so eine ganze Liste der verschiedenen Olivenpflanzen. In der englischen Wikipedia, in der deutschen hat man das ja in so einem Artikel alles zusammengefasst. Das ist leider immer das Problem der deutschen Wikipedia. Und in der englischen Gibt es halt so eine komplette Liste, bei der auch nicht alles, ob die komplett ist, weiß man natürlich nicht. Bei der auch, nee, es ist nicht komplett, also die Meski fehlen ja zum Beispiel. Bei denen jetzt, da ist schon eine große Liste, ist nicht alles verlinkt. Also es fehlen, es sind viele rote Links. Also den türkischen zum Beispiel. Mhm. Da fehlen Artikel. Die nennen sich, also hier die Nabali, gut, das ist natürlich wahrscheinlich aus Israel. Also das fehlt alles. Also von daher, Maalot ist Israel, genau. Also das, aber da gibt es halt wirklich eine ganz, ganz große Auswahl. Natürlich sind einige von denen vor allen Dingen zur Ölproduktion, deshalb kriegt man die dann möglicherweise nicht so, weil die möglicherweise dann auch, wenn sie wirklich viel Öl geben, vielleicht gar nicht so gut schmecken. Das genau, halt denke so. Ich auch. Aber eine ganze Reihe sind ja vielleicht auch tatsächlich so essbar. Also es ist wirklich eine große Vielfalt, muss man wirklich sagen. Es war jetzt ja wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Cut aus der Olivenwelt. Ich denke natürlich, wenn du jetzt, wir haben nicht mal alle Reinstorten jetzt erstmal genommen, es gibt ja auch ganz viele aus den USA, aus der Türkei, aber ja, gar keine gab. Ja, zum Beispiel aus den USA, die heißen Mission, weil sie aus von den kalifornischen Missionen stammen, aber da sieht man eben auch die Tradition. Das sind halt Leute, die aus Spanien gekommen sind und das dann mitgenommen haben in die USA. Ja, hatten wir nicht jetzt hier. Ist auch, glaube ich, hier nicht so leicht zu bekommen. Mal beim KDW oder so mal schauen. Aus dem Libanon gibt es noch Oliven. Ja. Hatten wir auch nicht gehabt. Dass wir gar keine türkischen hatten, das ist eigentlich erstaunlich, denn in vielen türkischen Läden gibt es dann eben nur türkische. Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich teilweise auch nur türkische verkaufen, weil du siehst ja gerade die großen, ertragreichen Oliven. Das sind ja auch teilweise ja nicht nur aus der Türkei, sondern aus Griechenland. Die werden dann bloß mit den türkischen Gewürzen und oder die werden auch dann in der Türkei angebaut. Genau so. Das sind ja, man guckt ja auch da auf den Ertrag der Olive. Und wie gesagt, es gibt ja unter Umständen auch Oliven, die eignen sich hervorragend für, um Olivenöl zu draus zu gewinnen, aber geschmacklich sind sie halt dann vielleicht nicht ganz so optimal oder sehr klein oder haben halt eine relativ dicke Haut oder einen großen Stein oder sonst irgendwas. Das können wir mal auch mal nochmal durchgucken. Ja, ja. Ich habe in Italien ein paar, sagen wir mal, negative Erfahrungen gemacht. Das ist auch nochmal so eine Gesundheitswarnung. Da gibt es oft sogenannte Bio-Olivenhaine. Und da ist mir aufgefallen, als ich dort war, dass diese Bio-Olivenhaine, da sind die Bäume alle in so einem violett-grünlichen Zeugs, da werden die eingespritzt. Da habe ich gedacht, komisch, steht überall Bio. Was ist denn das? Warum wird denn das so eingespritzt? Und da habe ich halt auch mal einen gefragt. Einen, der sich da, also, weil ich ja da Sprachforschung gemacht habe, muss ja immer auch über was inhaltlich reden, weil Sprachaufnahmen macht. Ja, und da hat er mir erzählt, ja, das sind Bio-Oliven, die werden mit grünen Span, also mit diesem Kupferoxid, was natürlich hochgiftig ist, ja, eingesprüht. Das gilt als biologisch behandelt, weil das ein Naturprodukt ist. Und dann sind die halt, das sind halt keine Pestizide, aber die halten halt Parasiten ab. Dieser Grünspan, weil die nämlich das auch nicht ertragen, die Parasiten. Und der Regen wäscht das dann ab. Das heißt, die können die hinterher so verkaufen. Das Problem ist nur, ich habe das auch angesprochen, aber da hat er nur mit den Schultern gezuckt. Wo bleibt das denn, wenn der Regen das abwischt? Geht in den Boden rein? Geht in den Boden rein und hast die giftigen Metalloxide da im Boden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Vor allem sicher auch dann die Pflanzen wiederum da aus dem Boden ja die Nährstoffe und das Wasser holen. Genau. Das dann mit belastet ist. Das ist also kein guter biologischer Kreislauf. Also ich war da nicht begeistert von dieser Art von biologischer Landwirtschaft. Aber da sieht man eben auch sehr schön, dass, ich weiß nicht, ob das immer noch so gemacht wird, aber ich vermute mal, aber da sieht man eben, dass also das Gerede um biologisch nicht immer so ungefährlich ist. Das Gerede ist ungefährlich, aber die Produkte sind dann vielleicht nicht so ungefährlich. Naja, also das nur als Hinweis von wegen biologischer Olivenanbau, also man muss trotzdem was dagegen, gegen die Parasiten tun. Und das sind dann manchmal Also die sogenannten Naturprodukte sind dann gar nicht so angenehm. Ja, klar, mit wenn man natürlich dann so mit Mitteln arbeiten darf, die halt nicht als, als Pestizide gelten, aber trotzdem halt automatisch schädlich sind, ist es natürlich nicht so schön. Ach so, weil wir vorhin von Mesky sprachen, wo wir keinen Link hatten. Ich kann jetzt doch was einfügen, aber das ist kein Link auf die Mesky Oliven, sondern Mesky ist eine Gegend in Marokko und zwar praktisch ein, also ein bisschen das Hinterland auch, nicht direkt an der Küste, wo wohl auch die Oliven herkommen, aber also es ist eine Kleinstadt, Mesky. Mhm. Und das ist besonders bekannt für den gleichnamige Trauben, die da angebaut werden, Muskattrauben, die eben auch Mesky heißen. Und möglicherweise werden die Oliven so genannt, weil die den Trauben ähnlich, den Beeren ähnlich sind. Ähnlich sehen, das weiß ich nicht. Jedenfalls ist diese Rebsorte, Mesky, sehr, sehr alt. Mhm. Ist schon zu ältester Zeit angebaut worden, ist Muskat. Mhm. Muskattraube und die ist, das ist praktisch so der Ur-Muskat, ein sogenannter, hier steht Muscat of Alexandria. Das ist halt die Muskattraube, die Muscatella, Muscatella in Spanien vor allen Dingen verwendet wird. Nicht bei unserem, das ist eine andere Traube, aber die ist da sehr, sehr verbreitet. Also Süßweine in Spanien, aber nicht nur Süßweine, auch in Südfrankreich, also Muscat de Rivesaltes und so, werden mit dieser Traube gemacht. Das ist eine andere Muskattraube. Das ist der sogenannte Muscat de Hambourg oder Muscat of Hamburg. Ja, der so komisch heißt, aber natürlich nicht in Hamburg wächst, sondern da gehandelt worden ist. Daher kommt die Bezeichnung Black Muscat auf Englisch und so. Das ist die andere Muskattraube, die, also hier, wenn wir Morio Muscat trinken und so, das ist die. Das ist also eine ganz andere eigentlich. Die mit der mediterranen Muskat von Alexandria nicht so viel zu tun hat. Ganz interessant ist auch hier Alibaba-DND, der uns hier in Twitter gerade geschrieben hat, Oliven gehören in Marokko zu meinem Lieblingssnack und hat ein schönes Foto von Oliven in Twitter gepostet. Ah, sehr und schön. Zwar, ich auch gerade, ja. Und zwar sind das natürlich auch da gefärbte, aber ganz lustig ist dieses Farbspektrum. Es gibt natürlich ein sehr, sehr dunkle. Ja, haben wir ja auch. Wir können ja auch ein paar Fotos veröffentlichen. Ja. Also gerade die erste, die wir hatten, das war nämlich die erste. Die zweiten, die, genau, die ersten, stimmt, ja. Die ersten da, diese aus Taja, ja. Die haben auch diesen Übergang zwischen Grün und Violett. Mhm. Also das ist schon sehr schön. Ja, sehr schönes Farbenspiel natürlich auch. Ja. Von für Oliven. Ah, Alibaba DND ist der Account von Dustin Diesel DND, von den Fahrern aus durch Afrika. Also die haben halt Informationen und Fotos aus erster Hand. Ja, okay. Gibst du mir nochmal das Messer bitte? Ja, selbstverständlich. Was ist zum Aufschneiden, meinst du? Nein, ein bisschen Butter. Achso, ein bisschen Butter. Weil ich hier noch ein Stück Brot überhaupt habe. Okay, bitteschön. Das kann ich auch selber. Selbst, ja. Ich kann vor allen Dingen das ein bisschen geringer dosieren als du, die Butter. Da kriege ich dann immer Leberprobleme, wenn du mir so viel Butter unterschiebst. Ist doch lecker. Ja. So viel Fett soll man ja nicht zu sich nehmen. Ach, ich glaube, mit diesen Oliven heute macht das, glaube ich, nicht mehr so viel aus. Nicht so viel aus. Genau. Aber wirklich schön. Also ich muss wirklich sagen, mal so ein reines Olivengericht, das hat was. Das ist sicherlich auch sehr nahrhaft. Mhm. Da bin ich sehr angetan. War eine gute Idee. Ich sehe gerade hier nur, weil ich gerade durch Twitter gekommen bin, dass SpaceX gerade die zweite Stage gerade ganz normal brennt und wieder gerade wieder was ins Weltraum befördern. Sehe ich gerade nur. Wer fördert was in Weltraum? SpaceX tut gerade die CRS-8 ist gerade gestartet oder unterwegs. Gib mir doch noch so eine von diesen ganz grünen da. Von den ganz, die haben es jetzt doch angetan, ja? Haben es mir doch angetan, ja. Ah, und dann dachte ich mir, okay. Das sind die Cocktail-Oliven. Ja, genau. Das ist wirklich sehr schön. Ja, haben wir noch eine Mehrwertinformation für unsere Hörer? Ja, Mehrwertinformation. Ja, wie gesagt, gibt es aus mehreren Ländern. Schönes Zeug. Und Öl. Also über Öl müssen wir nochmal eine extra Sendung machen. Ich habe ja da eins der weltbesten Olivenöle, die ich ja durch einen sehr guten Freund mit seinen Connections beziehe, aus Sizilien. Mhm. Mandranova nennt sich das. Dann hier auch den Link reintun. Mache ich noch gleich rein. Im Einzelhandel sehr schwierig zu kriegen. Mhm. Die können sich das aussuchen, an wen sie liefern. Naja. Das ist wirklich auch sehr, sehr teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Da zahlst du für 100 Milliliter, ja, 6, 7 Euro. Mhm. Mhm. Und aber man merkt es, also es ist wirklich ein hervorragendes Produkt aus diesen, ja, aus diesen Oliven. Und die nutzen auch 2, 3 Sorten, die man hier auch bestellen kann. Und da müssen wir mal einfach mal auch den Vergleich machen, die Olive passend dann zum Olivenöl, wie das sich dann so anfühlt. Ja, das ist sicherlich eine sehr gute Idee. Mhm. Naja, ich habe ja, ich kenne ja viele Italiener, aber einer hat mir ja mal angeboten, da Oliven von seinem Onkel mitzubringen. Mhm. Und da habe ich zu ihm gesagt, ach Oliven, ich nehme es lieber flüssig. Mhm. Da hat er mir ja Öl mitgebracht. Damit hatte ich auch was davon abgegeben. Mhm. Also ich habe so ein bisschen verteilt. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen davon, aber das kommt jetzt in die Jahre. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr frisch. Mhm. Das ist dann auch nicht mehr so gut. Aber da gab es irgendwie Ernteausfälle. Der hat jetzt nichts mehr. Aber das ist halt oft so. Viele Italiener, ich kenne auch noch andere, haben halt irgendwie dann im Garten 2, 3 Olivenbäume und ernten die auch und dann bringen sie das meistens zur Kooperative und kriegen dann entsprechende Mengen Öl. Das ist dann nicht vielleicht unbedingt das aus dem eigenen Garten, aber so ähnlich. Und das ist auch schon eine schöne Sache. Und sowas, davon hatte ich eben auch mal profitiert. Aber wenn da nichts da ist, dann ist natürlich schlecht. Gibst du mir noch ein bisschen Brot? Ja, selbstverständlich. Aber ich bin sonst schon ein großer Olivenöl-Fan. Klar, das Olivenöl ist natürlich nicht unbedingt zum Kochen geeignet. Nee, das kannst du nicht hoch erhitzen. Kannst du nicht hoch erhitzen und so. Und selbst wenn es erhitzt, ist oft schon der ganze Effekt weg. Genau. Also das ist, aber wie gesagt, für Salate und sonst, oder man kann halt hinterher noch, wenn das Nudelgericht fertig ist, ein paar Tropfen Olivenöl drüber, sehr lecker. Genau. Ja, gut, da würde ich sagen, wir sind eigentlich soweit durch, oder? Wir sind, glaube ich, durch. Ja, wenn also jetzt nicht noch irgendwas aus dem Twitter-Chat oder Twitter oder so kommt, unter du noch irgendwas sagen willst, dann sag es jetzt oder du mögest, zwar nicht für immer, aber bis zur nächsten Sendung schweigen. Genau. Ja, muss nicht sein. Apropos nächste Sendung, was machen wir denn? Ja, jetzt wird natürlich Olivenöl gut passen, aber es geht so schnell nicht. Ja. Ne? Das ist ein bisschen schwierig zur Vorbereitung. Ich bin ja auch wieder dran. Mhm. Tja. Vielleicht haben ja unsere Zuhörer noch eine gute Idee, wo sie sagen, ach Mensch, probiert mal das und das. Mhm. Ja, schwer zu sagen. Also ich überlege nochmal. Irgendwas wird uns einfallen. Denke ich auch. Das muss ja auch was sein, was gut machbar ist. Also zum Beispiel Thema Tee habe ich ja gerade bei Nidkultur gehabt, aber das ist halt schwierig, weil man es nicht so gut probieren kann. Aufwand, jetzt hier verschiedene Sorten Tees vorzubereiten, ist halt mit großem Aufwand für unser Studio verbunden. Mein Wasserkocher bringe ich demnächst mit. Ich hätte da noch einen. Aber trotzdem ist das zu aufwendig. Da müssen wir mal sehen, was man da was uns da noch einfällt. Aber ich denke, es wird sich was finden. Es wird sich was finden, denke ich auch. Ja, wir verkünden es dann über Twitter. Genau, so machen wir das. Ja. Gut, dann würde ich sagen, erstmal vielen herzlichen Dank. Vielen Dank für das Zuhören. Ja, also den Live-Hörern und den zeitversetzten Hörern natürlich auch. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback über die bekannten Kanäle. Genau. Kommentare auf unserer Seite haben auch zeitnah beantwortet beziehungsweise freigeschaltet. Ja, da war jetzt auch wieder einiges drauf. Ja. Sehr schön, das hat mich auch sehr gefreut. Waren ja auch interessante Beiträge. Hinweise. Ja, und genau. Hinweise, ja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.